Kundgabe 1619. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1940. Kommet alle zu mir. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Des Öfteren sollt ihr meinen Geist suchen. Ihr sollt euch in meinen Schutz begeben. Das heißt, in aller Vertrautheit zu mir beten, dass ich mich eurer annehme, und ihr begehret dann meinen Geist, dass er mit euch sei. Und also verbindet sich euer Geist mit mir. Er erkennt seine wahre Heimat. Er sucht den Zusammenschluss mit meinem Geist, weil er aus mir ist. Und ihr werdet mir dadurch immer näher kommen, und ihr werdet bald nicht mehr ohne mich sein wollen. Euer Leben wird friedlich sein, und das Ende des zeitlichen Lebens für euch weder Furcht noch Schrecken bedeuten. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erhebet eure Augen zu mir. Ich will euch helfen. Suchet ihr mich, so werdet ihr mich finden. Denn ich harre nur eures Rufes und komme zu euch. Ich will, dass ihr stets und ständig in Gedanken bei mir seid. Ich will, dass euer Herz frohlocke, so es sich mit mir verbindet. Ich will zu jeder Stunde euer Begleiter sein, dem ihr euch zuversichtlich anvertraut. Ich will eure Liebe daran erkennen, dass ihr nichts beginnt, ohne meinen Segen, ohne meine Mithilfe erbeten zu haben. Ich will bei jeder Arbeit zu Rate gezogen werden, euch lenken und führen dürfen auf allen euren Erdenwegen. Ich will, dass ihr mir Zeit und Ruhe opfert, um mit mir Zwiesprache zu halten. Ich will euer Anfang und euer Ende sein. Ich will Freude und Leid mit euch teilen. Immer sollt ihr mich begehren und nach meiner Liebe euch sehnen. Und so euer Wille des Öfteren Verbindung sucht mit mir, nehme ich gänzlich von euch Besitz und senke in euer Herz den Frieden. Denn ich gebe euch nicht, wie die Welt euch gibt. Ich gebe euch das ewige Leben. Denn ihr, die ihr mich und meinen Geist suchet, seid meine Kinder und habet somit Anrecht auf das Reich, das ich euch bereitet habe. Ich gebe euch das ewige Leben, die ewige Herrlichkeit. Amen.